Tag, ihr Landstuhler. Willkommen bei Folge 83, Freitag, 4. September, Etappe 5, 89 Kilometer und 780 Höhenmeter. Diesmal geht's praktisch von Cortina an den Lago di Santa Croce. Was hier noch ein bisschen gleich bemerkenswert ist, also wie gesagt, wir sind jetzt von, also es geht jetzt Richtung Meer, also die Höhe ist praktisch die Differenz 1244 auf ungefähr 400 Höhenmeter. Wie wir aber erwartet eine andere Angabe sehen, geht es hier jetzt nicht immer nur bergrunter, sondern man, wie gesagt, baut auch durch die ganze kurze Anstiege, die nicht ganz so knackig sind, doch 780 Höhenmeter auf. Die Tour ist wirklich landschaftlich sehr, sehr schön. Man fährt wieder auf dieser alten Bahntrasse rum. Man kann praktisch durch kleine Orte fahren. Dort gibt es kleine Supermärkte. Hat man praktisch Apfelstrudel, kann man sich holen, selbst gebacken. Man kann Wein kaufen, Euro 50 den Liter. So ein bisschen das italienische Leben sich schon angucken, weil wie gesagt, diese Sprachbarriere oder die Sprachgrenze hat man schon längst erreicht. Wie gesagt, Südtirol ist ja schon lange vorbei. Man ist jetzt wirklich in Italien angekommen. Was hier ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass es gab eine kleine Streckensperrung. Die hatten uns wirklich ungefähr 8 Kilometer Berufsverkehr und auch noch einige unnötige Höhenmeter gekostet. Das war so ein kleiner Wermutstropfen. Aber ansonsten, wie gesagt, Temperatur sind so ungefähr 26 Grad bis 30 Grad drüber. Also man fährt auf jeden Fall in der Sonne. Sollte auch den Sonnenschutz nicht vergessen. Und wie gesagt, ist, würde ich sagen, jetzt am dritten Tag in Folge eine sehr, sehr schöne Etappe gewesen. Also wie gesagt, 3 war ja praktisch die Königsetappe von der sportlichen Belastung der Brenner hoch. 4 war die landschaftlich schöne durch die Dolomite. Und wie gesagt, ach jetzt diese 5., wo es jetzt schon Richtung bergab geht an der See, ist auch landschaftlich sehr, sehr schön, weil man wie gesagt auf diesen alten Bahntrassen noch fährt. Mehr gibt es eigentlich hier jetzt nicht so zu sagen. Körperliche Verfassung ist gut, keinerlei Krämpfe, man frühstückt gut, man macht, wie gesagt, die Fahrt über Tag zieht sich jetzt nicht so, also ist jetzt nicht super langweilig, dass man so eintönig so ein bisschen rumfahren muss. Das Frühstück noch mal im Hotel Corona war auch sehr, sehr gut. Kaffee darf man sich selbst hole, alles andere wird man praktisch dann bedient, also einfach wirklich drauf zeigen, was man gern haben möchte und dann kriegt man es auf den Teller gepackt und kann, wie gesagt, in Ruhe frühstücken, Leute auch sehr, sehr vernünftig, also alle mit Maske auf und so, also denke ich mal, das war absolut in Ordnung. Gut, dann wie gesagt, mache ich an der Stelle mal wieder Schluss, schaut euch die Bilder und schaut euch die Route an und wer, wie gesagt, was wissen will, darf sich gerne melden. Das war Etappe Nummer 5.